Ich sage hallo allen Zuhörern da draußen. Heute ist Montag, der 23. Juli. Ihr habt euch nicht verhört, heute ist Montag, nicht Dienstag, wie angekündigt. Nein, ich sende heute schon am Montag unsere Reise ins Elektroland. Hier ist Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik live und später dann als Podcast, denn es ist ja eine Sendung von radio-talentfabrik.de. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes vor mit euch. Ich meine, es ist ja nichts Neues, dass wir uns immer wieder was einfallen lassen. Und ja, im Zuge der neuen Release von Schall oder auf Schall-netlabel.com gibt es heute eine Sondersendung. Und zwar werden wir ab circa 7:45 euch die neue Release Basic Noise präsentieren. Es ist Release 34. Die ist sozusagen gerade frisch auf dem Label erschienen. Es gab ja eine Umstrukturierung bei Schall und im Zuge der neuen, ja, des Recomings, sage ich jetzt mal einfach, wurde das dann auch gleich sozusagen mit diesem neuen Release verbunden. Dazu möchte ich dann auch nachher noch den Toni Latenz anrufen, live ins Studio bitten, wenn wir so gegen 7:30 machen. Er weiß Bescheid. Jetzt habe ich wieder zu viel geärmt. Das ärgert mich immer ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm, wir sind ja hier live und von daher kann das ja passieren. Ja Leute, habt ihr auch so gutes Wetter? Bei uns hat der Sommer begonnen hier in Berlin. Ich sitze ja gerade im wunderbaren Wedding in unserem Studio hier in der Studiowohnung und muss sagen, hey, fett. Ich habe heute richtig viel Wärme abgekriegt, richtig viel Sonne. So, jetzt haben wir's. Ja, und ich bin auch richtig glücklich. Die Endorphine strömen nur so durch meinen Körper. Es ist einfach wunderbar, wenn man so 2 Wochen Regen hatte. Es gab ja Tage, da wurde es mittags um 12 dunkel wie abends um 9 so ungefähr. Und die Zeiten sind jetzt erstmal vorbei. Eine Woche Sonnenschein satt hat man uns angekündigt. Ich hoffe, dass das nicht bei der Woche bleibt, sondern dass es jetzt wirklich so endlich mal Sommer wird. Wünsche euch allen, wo ihr gerade seid, auch eine richtig gute Sommerzeit, ob im Garten oder auf der Terrasse, auf dem Balkon, wo auch immer ihr jetzt gerade mir zuhört oder später dann über Podcast die Sendung hört. Ich wünsche euch richtig fett Sonnenschein. Ja, und deswegen hören wir auch gerade im Hintergrund Old School Violin House Remix. Das ist ein ziemlich krasser Sound. Ich drehe bei mir auch mal schön auf und freue mich über diese gute Musik. Bleibt mir noch was zu sagen? Nö, ich würde sagen, jetzt erstmal so ein bisschen die Musik reinfahren. Und dann schauen wir mal, wie das alles klappt mit der Live-Konferenz mit Toni Latenz. Live-Konferenz mit Toni Latenz, da kommt wieder das Rhein-Monster Camus heraus. Braucht jetzt aber keinen Applaus. Nee, Leute, was ich brauche, sind eure Ohren und dass ihr eine richtig gute 2 Stunden mit mir habt hier bei unserer Reise ins Elektroland. Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Hier auf Radio Grenzfall Elektro irgendwas. Beziehungsweise später dann über als Podcast bei radio-talentfabrik.de. Solomon, Something We All Adore, das ist der Song, den ihr jetzt hört. Danach gibt es noch Tiefschwarz, damit möchte ich den Rio grüßen, und zwar Corporate Butcher. Und anschließend David August, You Got To Love Me. Ja. Something we all adore. The one thing worth dying for. Nothing but pain, stuck in this game, searching for fortune and fame. Something we all adore. The one thing we dying for. Nothing but pain, stuck in this game, searching for fortune. That's what I hear. Something we all adore. The one thing worth dying for. Nothing but pain, stuck in this game, searching for fortune and fame. Something we all adore. The one thing we dying for. Nothing but pain, stuck in this game, searching for fortune and fame. That's what I hear. Nothing but strong weakness. And that's what this movie's about. Temptation, weakness, and fortune, and fame. Fame. Fame. Fame. Fame. Selten, was heißt eigentlich, das darf gar nicht passieren. Ja, wo gehobelt werden, fallen Späne, sage ich dazu. Hier kommt jetzt trotz alledem Tiefschwarz mit Copyright Butcher. You gotta love me. David August mit You Got To Love Me. Wunderbarer Song, passt auch schön zu dem momentanen sommerlichen Wetter. Anschließend hört ihr Dark Flow mit Slow Noise im Hintergrund. Denn Slow Noise ist eine gute Überleitung zu dem, was jetzt folgt nach Slow Noise, nämlich Basic Noise. Die neue Compilation rausgekommen auf schall-netlabel.com und einen der Künstler, mehrere Leute haben da Remixes gemacht. Und einer der Künstler, Tony Latenz, der auch der Begründer betreibt, also er betreibt dieses Label, den möchte ich jetzt anrufen und so ein bisschen in die Sendung mal ein paar Fragen stellen zu dem Release. Mal schauen. Ja, hi Toni, hier ist Kamur. Herzlich willkommen jetzt erstmal bei uns im kleinen Interview hier bei Radio Grenzfall, hier bei Reis ins Elektroland. Toni, wir wollen gleich die neue Release spielen von Basic Noise. Das rauscht gerade extrem. Okay, Entschuldigung. Wir wollen jetzt gleich die neue Basic Noise Release von deinem Label spielen. Und ich dachte, ich frag dich mal da ein bisschen was dazu. Oder du kannst uns ja mal was erzählen kurz, wer das ist, was da, ja. Ja, also hinter Basic Noise verbirgt sich Peter Vanay aus Wiesbaden. Der hatte damals schon ziemlich am Anfang von Schall eine EP veröffentlicht. Das war, glaube ich, die Nummer 006, die Agravik-EP. Und ja, eigentlich ein geiles Ding, davon haben wir jetzt ein paar Remixes gemacht. Hier heißt so die alten Hasen von Schall quasi. Jeder durfte mal ran, das sind glaube ich 3 Tracks zur Auswahl gewesen. Und ja, die haben wir kräftig geremixt und was dabei rauskam, werden wir dann ja gleich hören. Genau, richtig. Ich würde sagen, wir hören gerade noch Dark Flow Slow Noise. Das ist ein ziemlich fetter Track, ziemlich chillig, passt gut rein. Und finde es auch cool, dass dein Label ist ja jetzt wieder erreichbar, ne? Also schall-netlabel.com. Da möchte ich mich auch nochmal entschuldigen an der Stelle. Es war in letzter Zeit beruflich und privat dann doch etwas stressig und weil das Ganze halt auch alles No-Profit ist, muss es manchmal einfach hinten anstehen. Hinter meinem richtigen Job, ja. aber ich bleib da dran und in Zukunft werde ich mir Mühe geben, dass wieder mehr von Schall zu hören. Es war wirklich wenig los in letzter Zeit, aber das ändern wir. Ja, wir freuen uns drauf, weißt ja, hier immer eine Plattform bei Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik für Schall auf jeden Fall, denn ich denke, das passt ja immer gut in die Reise, ne, die wir da antreten durch die gute Musik. Ja, und gerade Non-Profit ist ja hier eh auch unser steht auf unserer Fahne, von daher unsere Unterstützung habt ihr als Künstler, deswegen werden wir jetzt auch gleich hier euer Basic Noise hören. Kannst ja noch jemanden grüßen, wenn du willst. Ich grüße Tanja, die sitzt gerade oben in der Küche und macht die Steuer und dann grüße ich noch mein Zelt, was hier halb aufgebaut vor mir steht. Ja. Ich bin noch ein bisschen am Kämpfen, Probeaufbau für den Urlaub, aber ich krieg das schon hin. Ja, cool. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Ja, bestens. Kaiserwetter. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg beim Aufbauen des Zeltes und wir hören uns dann demnächst, mein Freund. Bis denn. Tschüss. Ja, das war Toni Latenz gerade dabei, das Zelt aufzubauen, also Probezelt für den Urlaub. Von daher mal schöne Grüße Richtung Rheinland-Pfalz nach Kontwig auch von mir an Tanja und natürlich Toni. Und wenn wir schon mal beim Grüßen sind, grüße ich ja auch gleich mal all die anderen Amadeus, den Peter und ihr kennt euch, wie ihr auch alle. Ich denke an euch und freue mich für jeden Zuhörer, den wir hier begrüßen können bei uns, bei dieser Sendung. Ja, jetzt lassen wir noch hier Slow Noise Dark Flow ausfaden. Das dauert noch ungefähr 2 Minuten, 2,5 und dann geht es auch schon los mit der neuen Release Basic Noise. Ja, viel Spaß damit und wir hören uns danach. Ja. natürlich grüße ich auch noch meine Liebste, beide, Janine und Michelle in Charlottenburg. Daran muss ich natürlich mit Herzens frohen Mutes denken. Ja, und hier geht es weiter mit Slow Noise. Super fetter Track. Ich glaube, den werde ich nachher nochmal ins Outro spielen. Denn, ja, geht wirklich gut ab. Und wird hoffentlich ein guter Übergang sein zu jetzt. Geht es nämlich gleich los. Basic Noise Acrobic Part 1. Ich bin ziemlich gespannt. nicht so viel reinquatschen, denn die Musik ist einfach zu gut. Grüße aber jetzt hier auch nochmal ganz schnell, auch im Namen von Toni Latenz, all die Künstler von Sra über Mark Strucker, Lo, Okralab und wie sie alle heißen, ohne euch gäbe es Schall nicht und ohne euch gäbe es diese derbe, gute Musik nicht. Von daher, Leute, macht weiter. Bleibt uns treu und euren Zuhörern, denn wir leben von euch und ihr von uns für diese geile Musik. We'll be right back. Das ist Musik, die ziemlich tief reingeht. Im Moment hört ihr, ja, was hört ihr da? Von The Marx Trailer, Black Corporal Rush Pipe. Jetzt habe ich es falsch ausgedrückt. Basic Noise, Acrabic Part 1 von The Marx Trucker. Genau. Das ist ein ziemlich fairer Song. Jetzt habe ich da reingequatscht. Wollte eigentlich nur mal ankündigen, wie der hieß. Davor habt ihr gehört Sisra Remix. Und zwar Basic Noise Love Track. Genau. Ja, jetzt bin ich wieder raus und lasse euch mit diesem fetten Release zurück.

Thank you. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, runterladen, whatever, über schall-netlabel.com. Ich mache jetzt auch einfach mal drei Zweiler mit Schall. Und zwar gibt es jetzt Slow Noise von der Schall Compilation 27. Auch hörenswert, wie alles, was es eigentlich gibt. So, deswegen gibt es auch die nächsten Lieder auch nochmal weiter. Wie gesagt, kleines Repertoire oder eine kleine Mischung, so, wo ich mir rausgesucht habe von Liedern von Schall. Wir haben ja noch eine halbe Stunde Rumakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik, also unserer Reise ins Elektroland. Und ich finde, es passt da ganz gut, auch einfach mal Labels vorzustellen oder zu supporten, die nicht so kommerziell sind oder überhaupt nicht kommerziell sind, so ein bisschen den Stinkefinger der GEMA zeigen. Denn ja, gute Musik, das ist nicht unbedingt eine Frage des Geldbeutels, gute Musik ist eine Frage des Geschmacks. Ja, und das zeigt dann einfach bei Schall, oder es gibt ja auch andere Labels im Internet, die ihre Musik einfach mal so präsentieren und sagen, hier, hört es euch an, wenn es euch gefällt, das ist uns der größte Preis. Jetzt habe ich genug gelabert zu dem Thema, aber ich finde, es ist einfach auch mal wichtig. Fette Grüße auf jeden Fall nochmal von hier aus, dem Studio Wedding, an all die Leute, die Schall machen sind. Ja, wie gesagt, Sra fällt mir da direkt ein. Oder Lo aus Frankreich, auch ein sehr cooler Künstler. Was ist cool? Guter Künstler einfach. Basic Noise auf jeden Fall, der hat es richtig drauf und wir haben jetzt auch so dann nochmal gesehen, wie sich die Leute untereinander dann auch nochmal, ja, da macht man dann einfach mal Remixes von den fetten Tracks der Kollegen sozusagen und das ist einfach gar kein Problem. Und zum Beispiel Oh Crawl Up Remix von Basic Noise, auch ziemlich fetter Song gewesen. Ja, Mark Strugger, auch ein ganz netter Kerl, fällt mir da gerade dazu ein, möchte ich auch nochmal grüßen. Etherlink, der auch noch kommen wird, Optik X. Ja, da gibt es noch so ein paar Sachen. Dahin Slow Noise mit Inside Out, könnt ihr euch über Schall 027 einfach mal so anhören, runterladen, whatever. Genauso wie Wind Machine AX ist S, Entschuldigung, weiß ich jetzt gar nicht, welche Release das war, aber naja, es lohnt sich auch einfach mal zu stöbern und so zu suchen. Es gibt so viele da. 34 mittlerweile Releases, also mit mehreren Künstlern, verschiedenen Künstlern oder von, ja, dem einen oder anderen, den man dann auch schon kennt und öfters bei uns in der Sendung gehört hat, wird es auch öfters geben, sage ich jetzt schon mal an. Da ist ja auch eine coole Reise. We'll be right back. Thank you. verabschiede mich für heute von euch mit unserer Sendung, oder sagen wir so, unsere Reise ins Elektroland ist soeben oder geht soeben zu Ende. Wir landen wieder. Im Moment noch Fingers in the Noise, Mechanography Face. Das ist der Track, den ihr jetzt im Moment hört, auch auf Schall erschienen. Damit möchte ich mich auch nochmal bei allen Schallverantwortlichen bedanken, dass wir heute diese Sendung im Rahmen des Labels veranstalten konnten. War cool. Aber ich beende mit jemand ganz anderem die Sendung, nämlich mit Lackluster, und zwar dem Until Bonus Track, ein ziemlich fetter Song. Ich hoffe, dass ich damit nicht den Rahmen dann überspannt habe, sondern dass sich das gut einfügt. Also euch noch einen schönen Abend, und ich fliege jetzt auch nach Hause zu meiner Liebsten nach Charlottenburg. Freue mich auch schon auf den Abend und wünsche euch noch selbigen schönen. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Reise ins Elektroland. Roman Kanski ist wundervolle Welt der elektronischen Musik auf radio-talentfabrik.de als Podcast oder live, wo auch immer wir uns gerade befinden.